nicht öfter machen, aber wenn man sich das Training alles wäre, dann schätzen sie sich, wenn man überall mal rennt. Ja, lass mal das Baby aus den Atomen gegeneinander. Bassmodus, lass mal jetzt wie Metronom ordentlich. Hast du noch so Oszillatoren mit dir schon irgendwie, damit ich da einbauen kann sozusagen? Modis, Potenzial. Potenzial, ja, ich dachte, ich hätte diese Dinger da. Ja. Genau. Du hast mit was für Ich hab ein Ei probiert. Das ist jetzt 500 Kilo. War das gut? Ja, ich kann erstmal nur sprechen. Ja, die kommen schon erst. Das Geile kommt am Ende. Der Acid Mode, Alter. Acid Frist. Deswegen ist Acid Frist. Die hast du wieder im Motor widerstanden. Da hast du auch nicht reagiert. Oder frisch. Mit der Hälfte schon den Takt davor machst. Ich habe auch Aufkleber bestellt für 3 Wochen und ich habe noch nichts gekriegt. Die Werbung ist immer schlecht. Ich muss mal, ich will halt, wie gesagt, bei der schrägen Runde gucken immer. Es stehen immer die Workshop-Termine drauf. So. Kannst du über das einstellen, also das sozusagen der Bass dann, okay. Bass Ofen. Er hatte vor uns so ein geiles Licht gehabt, so was. Ich bin nicht so widerständig, ich bin wirklich. Ja, ja.